Erster, das Wort des Herrn kam zu mir und er sagte folgendes: Zweiter, du Menschensohn, richte dein Gesicht gegen das Gebirge Seir und sprich eine Warnung gegen diesen Ort aus. Dritter sagt zu ihm: So spricht Gott, der Herr, ich bin gegen dich, Gebirge Seir, weshalb ich meine Hand gegen dich ausstrecken und dich in eine einsame Wüste verwandeln werde. Vierter, ich werde deine Städte in Trümmer legen, damit du zur Wüste wirst und erkennst, dass ich der Herr bin. Fünfter, weil du eine ewige Feindschaft gegen die Israeliten hegtest und sie mit Gewalt angegriffen hast, als sie ihre endgültige Strafe erhielten, wirst du nun selbst bestraft. Sechster, deshalb schwöre ich, so wahr ich lebe, dass ich dich dem Blutbad überlassen werde, weil du die Schuld am Tod anderer Menschen auf dich geladen hast. Siebter, ich werde das Gebirge Seir völlig zerstören, so dass niemand mehr durch dieses Land reisen oder dort wohnen kann. Achter, ich werde deine Berge mit den Toten füllen, die durch das Schwert gefallen sind, so dass sie in deinen Tälern und Bächen liegen. Neunter, ich werde dich für immer zu einer Wüste machen und deine Städte werden unbewohnt bleiben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Zehnter, du hast behauptet, dass die beiden Völker und ihre Länder dir gehören sollten, obwohl ich, der Herr, dort anwesend war. Elfter, darum werde ich dich mit demselben Zorn und Hass bestrafen, den du gegen mein Volk gezeigt hast, damit du meine Gerechtigkeit spürst, wenn ich dich richte. Zwölfter, dann wirst du erkennen, dass ich alle deine Beleidigungen gehört habe, als du über die Berge Israels gelacht und sie als Beute betrachtet hast. Dreizehnter, ihr habt sehr stolze Worte gegen mich benutzt und viele böse Dinge gesagt, aber ich habe jedes einzelne Wort gehört. Vierzehnter, Gott, der Herr, sagt, da du dich über die Zerstörung meines Landes gefreut hast, werde ich nun dafür sorgen, dass auch dein Land zerstört wird. 15. Weil du dich über das Unglück Israels gefreut hast, wird ganz Edom zur Wüste werden, damit alle Menschen erkennen, dass ich der Herr bin.